Einige von euch kennen vielleicht irgendwie, sagt der Name Nancy Fraser was. Nancy Fraser ist eine feministische Philosophin und Politikwissenschaftlerin. Und von Nancy Fraser gibt es einen Aufsatz aus den 1980er Jahren, der den Titel trägt: Was ist kritisch an der kritischen Theorie, Habermas und die Geschlechterfrage? Wie dieser Untertitel verrät, setzt sich Fraser darin mit einem Vertreter von der sogenannten zweiten Generation kritischer Theorie auseinander, nämlich eben mit Jürgen Habermas. Die Frage, was ist kritisch an der kritischen Theorie, haben aber feministische Theoretikerinnen auch mit Bezug auf die ältere Frankfurter Schule, also den Kreis um Theodor W. Adorno und Max Horkheimer gestellt. Jetzt scheint es auf den ersten Blick ja so, dass das Geschlechterverhältnis in der kritischen Theorie eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und so ist mir auch selber in meinem Studium die kritische Theorie begegnet. Also man beschäftigt sich dann irgendwie mit dem autoritären Charakter, der autoritären Persönlichkeit, der Kulturindustrie, den Thesen zum Antisemitismus, aber scheinbar spielt bei all dem Geschlecht irgendwie keine Rolle. Und das ist auch so ein Eindruck, der, wenn man so den Blick in die einschlägige Sekundärliteratur wirft, dann wird das einem eigentlich auch wieder so bestätigt. Ob das jetzt der Helmut Dubiel ist oder der Rolf Wiggershaus oder der Alex Demirovic, auch da irgendwie hat kritische Theorie eigentlich mit Geschlechterverhältnissen wenig zu tun. Und ich denke, es ist ein zentrales Verdienst eben feministischer Theoretikerinnen, dass sie es bei diesem ersten Eindruck nicht haben bewenden lassen, sondern sozusagen tiefer gewühlt haben und eben nochmal genauer nachgefragt, ob sich's denn tatsächlich so verhält, ob denn die Frankfurter Schule, die ja eine eigentlich sehr umfassende Gesellschaftskritik vorgelegt hat, denn ausgerechnet irgendwie das Geschlechterverhältnis davon ausgespart hat. Als Autorin wären dann in dem Zusammenhang im deutschsprachigen Raum zu nennen, sind vielleicht auch einige Namen bekannt. Regina Becker-Schmidt, die noch bei Adorno auch studiert hat und Mitarbeiterin bei ihm war, Gudrun Axeli Knapp, Mechthild Rumpf oder Elvira Scheich und Christine Kulke. Und im Englischen hat sich unter anderem die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin mit der kritischen Theorie auseinandergesetzt und Patricia Jagentowicz-Mills, die wahrscheinlich eher niemandem bekannt ist, die hat eine sehr umfassende Studie mit dem Titel Woman, Nature and Psyche über die kritische Theorie und die geht da zurück bis Marx, Freud, Hegel. Ja, die hat eben diese relativ umfassende Studie geschrieben. Wenn sich aber jetzt diese Feministinnen eben, und das war vor allem in den 1970er, 1980er bis Anfang der 1990er Jahre, danach ebbt eigentlich die feministische Rezeption der kritischen Theorie ab. Wenn die sich eben damit mit der kritischen Theorie auseinandergesetzt haben, dann kamen sie dabei aber in der Regel zu dem Ergebnis, dass die Produktivität der kritischen Theorie für eine Analyse von Geschlechterverhältnissen eher begrenzt ist. So kritisiert eben Regina Becker-Schmidt in einem Aufsatz von 1991, der meines Erachtens sehr charakteristisch und auch paradigmatisch für die feministische Rezeption hierzulande war. Adorno und Horkheimer würden, Zitat, Frauenindividualität im emphatischen Sinne, Zitat Ende, absprechen. In der Dialektik der Aufklärung, so Becker-Schmidt, würden Frauen der Natur zugerechnet bleiben bloße Vertreterinnen ihres Geschlechts. Darüber hinaus sind sie sich wesentlich entfremdet, weil sie in allen Dimensionen nach dem Begehren der Männer gemodelt sind. Genuine Subjekthaftigkeit, die sich männlichen Imaginationen und Definitionen entzieht, gewinnen sie nur im Leiden. Weiblicher Widerstand ist nicht vorgesehen. Zitat Ende. Zwar erkannten die Rezipientinnen an, dass die kritische Theorie im Unterschied zu dem, was man vielleicht traditionelle Theorie nennen könnte, an verschiedenen Stellen, eben zum Beispiel im Odyssee-Exkurs in der Dialektik der Aufklärung, dass die kritische Theorie an verschiedenen Stellen eine Kritik patriarchaler Herrschaft formuliert. Dabei aber, so der zentrale feministische Einwand, würde die kritische Theorie zugleich ein zu einseitiges Bild von den Erfahrungen von Frauen im Patriarchat zeichnen. Letztlich würden die Analysen der kritischen Theorie eben der Tatsache nicht gerecht, dass der weibliche Lebenszusammenhang, wie Ulrike Prokop das genannt hat, dass dieser weibliche Lebenszusammenhang kein geschlossenes System der Unterdrückung darstellt, sondern von Widersprüchen und Ambivalenzen gekennzeichnet ist. Eine wirklich kritische Theorie, so also der feministische Tenor, dürfe sich eben nicht auf eine Kritik patriarchaler Unterdrückung beschränken, sondern sie müsse zugleich Erfahrungen von Frauen in ihrer Komplexität darstellen und Widerstand und Handlungsfähigkeit von Frauen herausarbeiten. Und eben genau hier versage die ältere kritische Theorie, weshalb eben dann feministische Theorie oder Frauenforschung, wie das damals meist genannt wurde, über die kritische Theorie hinausgehen müsse. Nun ist aber auch das, was eine Theorie kritisch macht, ja nichts Zeitloses. Bei Adorno heißt ja, dass... Irgendwie irritiert mich das Mikro ein bisschen, muss ich sagen. Bei Adorno heißt ja, Wahrheit habe einen Zeitkern. Und ich denke, das gilt ebenso für Kritik. Das kritische Potenzial einer Theorie lässt sich eben nicht ein für alle Zeit bestimmen, sondern immer nur mit Bezug auf konkrete gesellschaftliche Verhältnisse. Und ich denke, wenn feministische Theoretikerinnen in den 1970er und 1980er Jahren zu dem Befund kamen, dass die ältere kritische Theorie für feministische Analysen nur sehr begrenzt produktiv gemacht werden kann, dann muss das eben noch lange nicht für heute gelten. Ich denke vielmehr, wir können und auch wir müssen die kritische Theorie heute aus einer feministischen Perspektive nochmal anders lesen, als es eben damals geschah. Die damaligen feministischen Relektüren erfolgten nämlich im Kontext der sogenannten neuen Frauenbewegung, also einer breiten Massenbewegung, die für Frauen volle Gleichheit, wobei Gleichheit auch heißen konnte, Gleichheit in der Differenz, also ein Recht auf Anerkennung von Anderssein. Aber es gab eben diese breite Massenbewegung, die Gleichheit für Frauen eingefordert hat. Und ich denke, ein Erfolg dieser Bewegung, das hat Andrea Truman in diesem kleinen Büchlein Feministische Theorie, weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus herausgearbeitet. Also vielleicht kennen das auch einige, das ist so ein kleines Bändchen aus dem Schmetterlingsverlag. Andrea Truman hat da, finde ich, eben ganz zutreffend herausgearbeitet, dass der zentrale Erfolg oder die Leistung der neuen Frauenbewegung war, eigentlich für Frauen einen Subjektstatus einzufordern. Und dass Frauen eben im Zuge der neuen Frauenbewegung, sie zeigt das dann auch an den verschiedenen Kampagnen und Praktiken der Frauenbewegung auf, dass Frauen sich eben im Zuge dieser Bewegung diesen Subjektstatus erkämpft haben und auch das für dieses Subjekt spezifische Welt- und Selbstverhältnis, auf das ich gleich noch näher eingehen werde, sich das eben erkämpft haben. Das ist die Leistung der neuen Frauenbewegung, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und ich denke, wenn feministische Theoretikerinnen wie Regina Becker-Schmidt gegen die kritische Theorie einwandten, diese würde Frauen Subjektivität und Individualität in einem emphatischen Sinne absprechen und eben diesen Einwand gerade als eine entscheidende Grenze der kritischen Theorie interpretiert haben, dann muss man eben sehen, dass das damals eben im Kontext der neuen Frauenbewegung eigentlich oder in den Ausläufen der neuen Frauenbewegung, aber als diese Subjektivität auch noch irgendwie was Umkämpftes war, formuliert wurde. Heute hingegen, denke ich, muss eine feministische Theorie, die weiterhin für sich in Anspruch nehmen will, kritisch zu sein, vor allem nach den Grenzen beziehungsweise den zum Teil fragwürdigen Erfolgen der zweiten Frauenbewegung fragen. Und ich würde eben behaupten, dass feministische Theorie heute nicht so sehr dankkritisch ist, wenn sie Subjektivität und Widerständigkeit von Frauen herausarbeitet, sondern in dem Maße, wie sie Subjektivität problematisiert. Und was die kritische Theorie dabei meines Erachtens besonders interessant macht und was eben auch ein Unterschied zum Beispiel zu Judith Butler wäre, die das Subjekt ja ebenfalls problematisiert, ist, dass die kritische Theorie Subjektivität in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft versteht. Und deshalb heißt eben auch Subjektkritik im Sinne der kritischen Theorie immer zugleich eine Kritik der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Und das ist denke ich, eine Dimension, die hat zum Beispiel also die Butlersche Subjektkritik einfach nicht, weil Butler argumentiert nicht historisch. Butler hat keinen Begriff von der bürgerlichen Gesellschaft, meines Erachtens. Während also das, was ich als eine frauenforschende Relektüre der kritischen Theorie bezeichnen möchte, also diese Perspektive der 1970er und 1980er Jahre, während diese frauenforschende Relektüre primär danach fragte, wie Frauen und deren Erfahrungen dargestellt werden und ob Subjektivität und Widerständigkeit von Frauen ausreichende Berücksichtigung in der kritischen Theorie finden, möchte ich eben in dem, was ich eine geschlechtertheoretische Relektüre nenne, stärker auf die wechselseitige Konstitution von Männlichkeit und Weiblichkeit, aber eben in diesem Zusammenhang abstellen. Mein Fokus ist nicht so sehr bei den Frauen allein. In dem, was ich heute darstellen möchte, werde ich mich dabei eben auf die Überlegungen der kritischen Theorie zur Konstitution des bürgerlichen Subjekts konzentrieren und eben versuchen herauszuarbeiten, welche Bedeutung Männlichkeit und Weiblichkeit, also wenn ich von Männlichkeit und Weiblichkeit männlich-weiblich spreche, dann tue ich das immer in Anführungszeichen, also als reale Existenzweisen, aber eben gleichzeitig auch gesellschaftliche Konstruktionen. Ich möchte also herausarbeiten, welche Bedeutung Männlichkeit und Weiblichkeit aus Sicht der kritischen Theorie bei der Konstitution des bürgerlichen Subjekts spielen. Denn das stand ja, glaube ich, auch im Ankündigungstext für die Veranstaltung. Die kritische Theorie versteht das bürgerliche Subjekt eben nicht als ein transzendentales, das insofern auch ein geschlechtliches Neutrum darstellen würde, sondern sie reflektiert meines Erachtens eben sehr wohl Asymmetrien und Unterschiede in der Konstitution männlicher und weiblicher Subjekte. Mein Vortrag gliedert sich so ein bisschen in drei Teile. Im ersten Teil werde ich vor allem auf den Exkurs zur Odyssee in der Dialektik der Aufklärung eingehen. Und dabei stehen sowas wie grundlegende Strukturen des modernen Subjekts in ihrem Zusammenhang natürlich immer mit Männlichkeit und Weiblichkeit im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht also die Interpretation dieses Epos durch Adorno und Horkheimer. Und ich denke, mit Hilfe von diesem Epos von Homer versuchen Adorno und Horkheimer sowas wie das Subjekt in seinem idealen Durchschnitt zu fassen zu bekommen. Also das soll so ein bisschen so ein Vergleich sein zu dem, was Marx im Kapital macht, ist ja auch nicht so sehr sich eine historisch spezifische Gestalt der bürgerlichen Gesellschaft anzuschauen, sondern erstmal, wie funktioniert irgendwie die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft in ihrem idealen Durchschnitt. Also es ist so ein gewisses Abstraktionsniveau. Und meines Erachtens ist eben das, was der Odyssee-Exkurs beschreibt, auf einem ähnlichen Abstraktionsniveau angelegt. Es geht eher um überdauernde strukturelle Elemente von bürgerlicher Subjektivität. Und gleichzeitig aber, denke ich, gibt es in der kritischen Theorie auch Stellen, wo sie versucht, stärker eine historisch spezifische Subjektivität zu fassen. Und zwar nämlich, wie sich Subjektivität im Spätkapitalismus entwickelt. Und da reflektiert sie dann eben auch wieder Veränderungen in der Subjektivität und auch in dem, was Männlichkeit und Weiblichkeit bedeutet. Und um diese spezifisch spätkapitalistische Subjektivität soll es dann eben im zweiten Teil meines Vortrags gehen. Und abschließen möchte ich dann eben mit einigen Thesen dazu, inwiefern die Überlegungen der kritischen Theorie zur Subjektkonstitution Männlichkeit und Weiblichkeit für eine Analyse von Geschlechterverhältnissen heute fruchtbar gemacht werden können. Nach dieser etwas längeren Vorrede möchte ich jetzt tatsächlich auch mal mit meinem eigentlichen Vortrag einsteigen. Und ich werde vor allem Zitate der kritischen Theorie einfach kommentieren, interpretieren und habe euch mit der Präsentation so ein bisschen, also Bilder nochmal irgendwie was visualisiert, wovon ich da spreche, und dann auch die Zitate mitgebracht, weil die kritische Theorie ist ja auch nicht immer hat nicht immer ganz eingängig geschrieben und deswegen dachte ich, ist es einfach leichter, wenn man da vielleicht das eine oder andere Zitat noch mitlesen kann. Kurz zu diesem Bild. Weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber jedenfalls stellt das die Szene dar, wo Odysseus an der Insel der Sirenen vorbeifährt, der an den Mast gebundene Odysseus, die Gefährten, die das Schiff vorbeirudern müssen an der Insel der Sirenen und die Sirenen eben, die hier in Frauengestalt dargestellt sind. Ja. Und ich denke, das Zitat, mit dem ich anfangen möchte, das kennen bestimmt auch einige aus der Dialektik der Aufklärung. Dort heißt es: Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Die prototypische Verkörperung dieses Selbst, dieses identischen, zweckgerichteten, männlichen Charakters ist für Adorno und Horkheimer Odysseus. Und wie im Zitat anklingt, sieht die Dialektik der Aufklärung dieses Selbst, diesen männlichen Charakter, nicht in einer wie auch immer gearteten Natur des Mannes begründet, sondern sie versteht ihn als Resultat eines historischen Prozesses. Also sonst müsste nicht die Rede davon sein, dass dieses Selbst eben, also dass die Menschheit sich Furchtbares antun hat müssen. Das verweist ja schon auf einen Prozess, in dem sich eben dieses Selbst, dieses moderne bürgerliche Subjekt erst herausentwickelt hat. Wie in dem Zitat eben ebenfalls angesprochen wird, verstehen Adorno und Horkheimer dieses moderne Subjekt als männlich. Und in ihrem Buch Geschlecht als Existenzweise hat Andrea Mayhofer herausgearbeitet, dass damit eben weitaus mehr gemeint ist, als dass Frauen lange Zeit, ungeachtet des bürgerlichen Bekenntnisses zu Freiheit und Gleichheit, dass damit eben weitaus mehr gemeint ist, als dass Frauen der Status voller Bürgerinnen vorenthalten wurde. Vielmehr, das arbeitet Mayhofer heraus, eben verstehen Adorno und Horkheimer Subjekt sein als eine spezifische Form des Selbst- und Weltverhältnisses, das aufs Engste mit Herrschaft im Klassen- und Geschlechterverhältnis verknüpft ist. So zeigen Adorno und Horkheimer eben am Beispiel des Odysseus, dass ein Subjekt zu sein bedeutet, Herr seiner selbst zu sein. Das Subjekt ist dabei zugleich ein Herrschendes wie ein Beherrschtes. Es muss die Triebe, die eigene innere Natur unterdrücken, was insbesondere bedeutet, Herr der eigenen sexuellen Lüste zu werden. Und das Subjekt muss Gefühle und emotionale Bindungen verdrängen. Es muss also einen Teil des eigenen Selbst, nämlich Triebe, Gefühle, abspalten und zum Gegenstand von Kontrolle und zum Objekt seiner Beherrschung machen. Und also diese Abspaltung, dieser Prozess der Abspaltung eben von etwas, was eigentlich zum Selbst gehört, und die Unterwerfung eines Teils des Selbst begünstigt dabei eben gleichzeitig Mechanismen der Projektion. Was als Teil des eigenen Selbst nicht akzeptiert werden darf, wird dann eben der äußeren Umgebung zugeschrieben. Und dadurch erscheint natürlich gleichzeitig dann wieder diese äußerliche Umgebung nochmal als bedrohlicher. Also nicht nur, dass alles, was mir äußerlich ist, sowieso schon mal latent was Bedrohliches für mich hat, weil sich es ja meiner eigenen Kontrolle entzieht, aber in dem Moment, wo ich einfach was Teil meines Selbst ist, aber nach außen projiziere, dann erscheint die Außenwelt einfach nochmal viel bedrohlicher. Und das bedingt eben wieder, dass das Subjekt eben danach trachten muss, nicht nur irgendwie seine eigene innere Natur zu kontrollieren und zu beherrschen, sondern eben auch ja, die äußere Natur, die Umgebung. Konstitutiv für das moderne Subjekt ist also eine Dialektik von Herrschaft und Unterwerfung, die gleichermaßen das individuelle Verhältnis zu sich selbst wie überhaupt das Verhältnis zur Welt kennzeichnet. Aber ich denke, dadurch ist noch nicht wirklich deutlich geworden, was die Konstitution des modernen Subjekts mit Herrschaft im Klassen- und Geschlechterverhältnis zu tun hat. Und um das eben deutlich zu machen, denke ich, ist es sinnvoll, zu diesem Bild, eben zu Odysseus' Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen, zurückzukehren. Der Gesang der Sirenen, der eben hier, die hier bereits als Frauen dargestellt sind, verspricht ein Wissen, das zugleich lustvoll und bedrohlich ist. Der Gesang der Sirenen zieht magisch an und wer der Verlockung erliegt, bezahlt dafür aber mit dem Tod. Jetzt hat Odysseus aber Vorkehrungen getroffen, so dass er dem Gesang lauschen kann, ohne eben der Verlockung zu erliegen und zu sterben. Und zwar hat er den Gefährten, denen eben die Aufgabe zukommt, das Boot an der Insel vorbeizurudern, denen hat er die Ohren mit Wachs verstopft. Das heißt, Odysseus, der Herr, hat die Disziplinierung der Gefährten in seine eigene Hand genommen. Die Gefährten kriegen gar nichts von diesen ganzen Verlockungen mit und können so eben ihrer Arbeit nachkommen. Sich selbst dagegen hat Odysseus eben an den Mast binden lassen. Darin kann man natürlich ein gewisses Eingeständnis sehen, dass Odysseus vermutet, dass er wahrscheinlich der Verlockung so nicht standhalten könnte. Deswegen lässt er sich ja an den Mast fesseln. Er gesteht also in gewisser Weise ein, dass es ihm irgendwie im Fall des Falles an der notwendigen Selbstdisziplinierung, Selbstkontrolle fehlen könnte. Deswegen braucht er die äußeren Fesseln, aber ich denke, der entscheidende Punkt ist schon, dass Odysseus eben seine Fesselung angeordnet hat. Also insofern ist auch dieses sich fesseln lassen ja wieder schon ein Akt der Selbstdisziplinierung. Die Sirenen verkörpern andererseits aber eben diese Bedrohung dieses herrschaftlichen Selbst. Dabei ist, denke ich, auch ganz interessant, dass die Sirenen anders, als es jetzt hier dargestellt wird, in den älteren Überlieferungen keineswegs weibliche Gestalt haben, sondern eigentlich häufiger als vogelartige Wesen dargestellt sind. Und ich denke, aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive könnte man da jetzt das so interpretieren, dass die mit den Sirenen verbundenen Wünsche und Verlockungen, die Sehnsüchte, die das selbst niederhalten muss, im ursprünglich vielleicht jenseits von Zweigeschlechtlichkeit angesiedelt waren und erst mit der Zeit die Gestalt einer lockend verderbenden Weiblichkeit angenommen haben. Konkrete weibliche Gestalt nimmt die Verführung in der Odyssee erst mit der Figur der Kirke an. Das zeigt eben Kirke und Odysseus. Ähnlich wie die Sirenen ist aber auch Kirke kein gewöhnliches menschliches Wesen. Sie ist eine Göttin, die Männer verführt und diejenigen, die ihrem Charme nicht widerstehen können, die verwandelt sie dann in Tiere. Also da unten sieht man auch einen Fuchs oder Hund oder was das sein soll und da hinten ein Pferd. Als Odysseus mit seinen Gefährten auf der Insel der Kirke ankommt, ist das so einfältig, wie die Gefährten halt nun mal sind, sind die nicht in der Lage, Kirkes Scham zu widerstehen. Sie werden also in Tiere verzaubert. Anders verhält sich's dagegen wieder mit dem Helden Odysseus. Odysseus wurde nämlich von Hermes, man möchte fast sagen, in einem Akt der Männerkumpanei, mit einem Zauberkraut ausgestattet. Und da er eben dieses Zauberkraut hat, ist er in der Lage, Kirkes Scham zu widerstehen. Und gerade weil er ihr widersteht, gibt sich dann eben Kirke ihm hin, ohne ihm etwas anzutun. Mehr noch, Kirke gibt Odysseus am Ende sogar den entscheidenden Tipp, wie er sich gefahrlos dem Gesang der Sirenen aussetzen kann. Und das kommentieren Adorno und Horkheimer eben dann wie folgt. Dem, der ihr widerstand, dem Herrn, dem Selbst, will Kirke zu Willen sein. Die Kraft Kirkes, welche die Männer als Hörige sich unterwirft, geht über in ihre Hörigkeit dem gegenüber, der als Entsagender ihr die Unterwerfung aufkündigte. Der Einfluss auf Natur, den der Dichter, also Homer, der Göttin Kirke zuschreibt, schrumpft zusammen zur priesterlichen Weissagung und gar zur klugen Voraussicht in kommende nautische Schwierigkeiten. Die Prophezeiungen der depotenzierten Zauberin über Sirenen, Scylla und Charybdis kommen am Ende doch wieder nur der männlichen Selbsterhaltung zugute. Das heißt, Kirke wird von einer Bedrohung zu einer Stütze von Odysseus' Selbstbehauptung und bewährt sich damit, wie Adorno und Horkheimer schreiben, als erster weiblicher Charakter. Ähm, Neben den Sirenen und Kirke gibt es aber noch eine andere weibliche Gestalt, auf die Adorno und Horkheimer in ihrer Interpretation der Odyssee ausführlicher eingehen, und das ist Penelope. Penelope ist die Gattin Odysseus. Während Kirke zumindest anfänglich eine Bedrohung des männlichen Selbst darstellt, so kommt eben seiner Gattin, also Odysseus' Gattin Penelope, eine ganz andere Rolle zu. Zu Hause auf Ithaka hat sie auf die Rückkehr des Helden des Trojanischen Krieges und des Herrschers der Insel zu warten. Sie hat dessen Eigentum in seiner Abwesenheit zu verteidigen, loyal zu bleiben und das gehärtete Selbst, das nach zahllosen Abenteuern zurückkehrt, als denselben anzuerkennen. Dem Weiblichen kommt also, könnte man sagen, in Gestalt der Gattin nicht so sehr die Aufgabe zu, das männliche Selbst zu bedrohen, zu verführen, sich preiszugeben, sondern dem Weiblichen kommt in Gestalt der bürgerlichen Gattin eben die Aufgabe zu, dieses männliche Selbst anzuerkennen. Wo die Sirenen außerhalb der bürgerlichen Ordnung und vielleicht auch außerhalb der Zweigeschlechtlichkeit stehen und von der Gestalt der Kirke immerhin noch erotische Initiative ausgeht, ist Penelope also fester Bestandteil der bürgerlichen Ordnung. Was sie mit dem männlichen Charakter Odysseus teilt, ist ihre Situierung innerhalb der bürgerlichen Eigentumsordnung sowie die Anwendung von Ratio und List. Gleichzeitig sind aber die Voraussetzungen von Odysseus und Penelope grundsätzlich verschieden. Während sich der männliche Charakter des Odysseus in der aktiven Bewältigung von Abenteuern entwickelt, kommt seiner Gattin eben lediglich eine komplementäre Funktion zu. So sind ja gerade die Erfahrungen des Trojanischen Krieges und die Abenteuer, die Odysseus und seine Gefährten bei der anschließenden 10-jährigen Irrfahrt durchmachen. Also diese ganze Auseinandersetzung mit Fremden und Bedrohlichem ist es, in der Odysseus ein identisches und gehärtetes Selbst entwickelt. Und ich denke, man kann das so interpretieren, dass eben um männlicher Charakter zu werden, es notwendig ist, die Enge des Hauses zu verlassen, sich in die Fremde zu begeben, sich den damit verbundenen Gefahren und Verlockungen auszusetzen und diesen eben zu trotzen. Und diese räumliche Mobilität und das Verlassen des angestammten Platzes, das ist eben für Penelope alles gar nicht möglich. Vielmehr repräsentiert sie eben das Eigentum Odysseus in dessen Abwesenheit und sie erscheint an Ithaka gebunden. Und dort, das wird eben in diesem Bild dargestellt, dort auf Ithaka wird Penelope jetzt eben in der Abwesenheit Odysseus von Freiern bedrängt. Die wollen sie heiraten und sich damit eben das Eigentum des Odysseus, also seine Gattin und vermittels der Gattin eben auch das Reich aneignen. Diesem Werben der Freier kann sich Penelope wiederum nur dadurch erwehren, dass sie List an den Tag legt. Sie gibt eben vor, dass sie erst dann eine Entscheidung über ihren künftigen Gatten treffen könnte, wenn sie ein Totentuch für ihren Schwiegervater fertig gewebt hat. Und jede Nacht trennt sie dann das, was sie tagsüber gewebt hat, wieder auf. Und so kann sie sich halt die Freier vom Leib halten. Eine Gemeinsamkeit zwischen männlichem und weiblichem Charakter ist also die Berufung auf List und Ratio. Und Penelope erweist sich auch nicht nur in der Abwehr der Freier als listig, sondern auch in der Szene der Wiederbegegnung mit Odysseus. Als Odysseus auf Ithaka wieder an Land geht, ist es nämlich so, also Penelope wird immer noch von den Freiern bedrängt und in dieser Situation gibt sich Odysseus halt nicht gleich als der, der er ist, zu erkennen, sondern er verkleidet sich als Bettler und nähert sich auch erstmal in dieser Gestalt seiner Frau. Und anders als es jetzt der berühmt-berüchtigte weibliche Instinkt erwarten ließe, vermag Penelope eben in dieser abgerissenen Gestalt nicht gleich ihren Gatten zu erkennen. Da ist also nichts mit weiblicher Intuition. Erst nachdem sie Odysseus einen Test unterzogen hat, und dabei geht es eben um die Stellung des Ehebettes, darauf gehen Adorno und Horkheimer auch ein. Also Odysseus hat dieses Ehebett mal selbst geschreinert, und das steht um einen, ich glaube, einen Eichenbaum rum und ist damit unverrückbar. Und Penelope tut halt erstmal so, als könnte man das verrücken, und nur der, der das halt selbst gebaut hat, kann wissen, dass das unverrückbar ist, und das ist eben der Test, durch den sie dann erkennt, okay, das ist tatsächlich irgendwie mein Mann, das tatsächlich Odysseus, das tatsächlich der, der rechtmäßig Ansprüche irgendwie auf mich und diese Insel stellt. Wie Adorno und Horkheimer knapp kommentieren, findet sich bei Penelope also keine spontane, unwillkürliche Geste des liebevollen Erkennens und Anerkennens. Vielmehr mustert sie den Heimgekehrten misstrauisch. Ob er nicht wirklich nur ein alter Bettler oder gar ein abenteuernder Gott sei. Keine spontane Regung kommt auf, sie will nur keinen Fehler begehen, kann es sich auch unterm Druck der auf ihr lastenden Ordnung kaum gestatten. Macht die Hetäre, gemeint ist damit Kirke, macht die Hetäre die patriarchale Wertordnung sich zu eigen, so ist die monogame Gattin selbst damit nicht zufrieden und ruht nicht, bis sie sich dem männlichen Charakter selber gleichgemacht hat. Was Penelope aus Sicht von Adorno und Horkheimer eben zum männlichen Charakter macht oder zumindest sich an diesen angleichen lässt, das ist eben die rationale Kalkulation, ob jetzt diese abgerissene Gestalt auch tatsächlich derjenige, der rechtmäßige Ansprüche stellen darf, ist. Gleichzeitig wird, denke ich, in dem Zitat aber auch angedeutet, dass Penelope kaum anders kann, als listig vorzugehen. Der Druck der gesellschaftlichen Ordnung lastet auf ihr, sie darf keinen Fehler machen. Und ich denke auch, was die monogame Treue, die Penelope Odysseus hält, angeht, wird an einer anderen Stelle deutlich, dass auch diese monogame Treue nicht so ganz auf Freiwilligkeit basiert. Es ist nämlich so, anders als Penelope, die eben ihrem Odysseus treu geblieben ist, haben sich die Mägde auf Ithaka sehr wohl mit den Freiern eingelassen. Und Odysseus bringt dann nach seiner Rückkehr eben diese ganzen Mägde um. Und ja, muss auch mal ein bisschen blutrünstig zugehen dürfen. Was meint sie ist selbst damit nicht zufrieden? Ach so, in diesem Zitat jetzt Ja. meinst du? Mit der monogamen Treue oder? Ach so, ja. Also gemeint ist damit eben, also die Hetäre, Kirke, irgendwie, das ist die Prostituierte, die verkauft eben Lust, also die macht schon irgendwie die Lust zum Eigentum. Und die Gattin geht aber noch ein Stück weit weiter, also die schlägt nicht nur irgendwie aus dieser Eigentumsordnung irgendwie, die macht nicht nur Lust irgendwie zu einer Ware, die verkaufbar ist, das spielt irgendwie in dieser Gattenbeziehung nicht mehr so eine Rolle, die Sexualität, so wie Adorno und Horkheimer das interpretieren. Aber diese Frau identifiziert sich halt auf einer anderen Art und Weise total eigentlich mit dieser Eigentumsordnung. Also Penelope hat ja erstmal relativ wenig davon. Sie ist ja irgendwie auch das Eigentum irgendwie Odysseus. Sie ist nur so die Statthalterin von seinem Eigentum eigentlich, aber sie identifiziert sich eben voll und ganz damit. Während halt die Hetäre Kirke ja wenigstens noch irgendwie, die schlägt ja für sich selber so einen Gewinn raus. Ich glaube, das ist damit gemeint in dem Zitat. Der Punkt, worauf ich aber gerade noch raus wollte, war eben, also ich glaube, an diesem Schicksal der Mägde sieht man eben auch, dass diese Treue, die Penelope Odysseus hält, nicht so ganz freiwillig ist, weil natürlich dieser grausame Tod, den dann die Mägde erfahren, also das ist ja auch die Drohung, die im Hintergrund irgendwie nochmal gesehen werden muss, weil man Penelopes Verhalten irgendwie verstehen will. Und ganz anders ist es ja auch, mit Odysseus, also dessen Untreue wird ja eigentlich nicht bestraft. Der kann ja irgendwie mit Kirke fremdgehen, der hat auch irgendwie dann noch mit der Nymphe Kalypso irgendwie was, wo sich's halt so ergibt. Und also diese männliche Untreue ist was durchaus Akzeptables, während es eben halt weibliche Untreue irgendwie nicht zu sein scheint. Und ich denke, das ist auch wieder so ein grundlegend, also so eine grundlegende Asymmetrie zwischen männlichem und weiblichem Subjekt, wenn man jetzt mal beides Subjekt nennen will. Also zusammenfassend kann man, denke ich, festhalten, dass sich das moderne männliche Subjekt gleichzeitig in der Trennung von der Familie, das heißt dem Suspendieren emotionaler Bindungen und der Trennung von und Unterwerfung der Natur konstituiert. Und damit ist sowohl die äußere Natur wie die eigene Natur, innere Natur, Triebe gemeint. Soziale Herrschaft über die Arbeitskraft, wie im Fall der rudernden Gefährten, und oder Sexualität anderer, wie im Fall der weiblichen Gestalten, erweist sich dabei als Voraussetzung der Selbstdisziplinierung. Wer im Klassen- und Geschlechterverhältnis nicht in einer Position ist, über sich selbst zu verfügen, wird eben von außen diszipliniert, wie die rudernden Gefährten oder die Mägde, und in der vermittelten Form, denke ich, auch Penelope. Und da er oder sie die nötige Selbstdisziplin vermissen lässt, erscheint er oder sie eben gleichzeitig als naturhaft, triebgesteuert, irrational, all das, was das männliche Subjekt halt nicht ist. Ich würde jetzt, wenn es zu diesem ersten Teil irgendwie keine unmittelbaren Fragen gibt, würde ich einfach weitermachen mit dem, was ich eben als männliche, weibliche Subjektkonstitution im Spätkapitalismus verstehen würde. Ist das okay? Wie gesagt, finden sich eben in der kritischen Theorie neben diesen mythischen Männer- und Frauengestalten auch solche, die meines Erachtens eher als zeitdiagnostische Momentaufnahmen gemeint sind, mit denen die kritische Theorie versucht, also Subjektivität in ihrer Gegenwart, also in den 1930er bis 1960er Jahren, in den Blick zu kriegen. Im Folgenden geht es also um die Frage, welche Veränderung Männlichkeit und Weiblichkeit im Spätkapitalismus erfährt, oder anders formuliert eben, was wird im Spätkapitalismus aus den männlichen und weiblichen Gestalten der Odyssee? Und der Odysseus aus der Dialektik der Aufklärung transformiert sich in den Minima Moralia von Adorno zum spätkapitalistischen He-Man. Dieser moderne Typus von Männlichkeit, heißt es dort, verachtet, was nicht nach Rauch, Leder und Rasiercreme riecht, zumal die Frauen, die eben darum ihm zufliegen. Also auch da ist es wieder irgendwie genau irgendwie also ein ähnliches Moment wie bei Kirke, in dem Moment, wo sich Odysseus verweigert oder in dem Moment, wo der Mann Verachtung irgendwie äußert, genau da will die Frau dann. Das Ideal zwischenmenschlicher Beziehungen ist ihm der Club, die Stätte eines auf rücksichtsvoller Rücksichtslosigkeit gegründeten Respekts. Die Freuden solcher Männer haben allesamt etwas von latenter Gewalttat. Dem Anschein nach droht sie den anderen, deren so einer in seinem Sessel hingeräkelt, längst nicht mehr bedarf. In Wahrheit ist es vergangene Gewalt gegen sich selber. Ich denke, zentrales Moment männlicher Subjektkonstitution ist für Adorno in dem Zitat eben ebenso wie in Odyssee-Exkurs Versagung und Gewalt und eben beide Male nicht als von außen auferlegte, sondern als Selbstdisziplinierung, Selbstkontrolle. Jetzt hat er aber Odysseus noch seinen Gefährten die Ohren mit Wachs verstopft. Das heißt, er hatte die Disziplinierung der Gefährten in seine Hand genommen. Er hat diese von außen diszipliniert. Wohingegen eben nur Odysseus, nur der Herr, sich selber zu disziplinieren hatte und ein männliches Selbstverhältnis zu entwickeln hatte. Das heißt, Odysseus' Männlichkeit war noch eine Exklusive in gewisser Weise, die auf seiner Stellung als Herrscher beruhte. Demgegenüber ist jetzt dieser Typus von Männlichkeit im Spätkapitalismus, wie ihn Adorno beschreibt, demokratisiert. So schreibt Adorno eben, noch dem letzten Bankangestellten wird von den Filmhelden diese Art von Männlichkeit vorgemacht. Das heißt, die Aufforderung, die von der Kulturindustrie ausgeht, ist, dass nun alle, auch die nicht besitzenden Männer, auch die, die nicht in einer herrschenden Stellung sind, sich eben diese Art von Männlichkeit aneignen können und aneignen sollen. Wenn man jetzt danach fragt, was aus der zu Hause auf den Gatten wartenden Penelope geworden ist, dann begegnet man da in der kritischen Theorie zwei Typen. Zum einen der Hausfrau und Konsumentin und zum anderen dem Typus der berufstätigen Frau. Zunächst mal zu den berufstätigen Frauen. Also der Kontext der kritischen Theorie ist ja das, also das, was sie als Spätkapitalismus, bezeichnen, das wird immer abgehoben, denke ich, gegen einen liberalen Kapitalismus, eine liberale bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts, für die eben der Familienunternehmer zentral war. Der war irgendwie Eigentümer, Besitzer, Verwalter seines eigenen Kapitals. Und Frauen und Kinder haben dann irgendwie im Familienbetrieb vielleicht mitgeholfen oder auch nicht, hatten nur repräsentative Funktionen. Und jetzt im Spätkapitalismus hat sich das eben verändert. Es hat eine zunehmende Konzentration von Kapital stattgefunden. Die Familienunternehmen gibt es so nicht mehr. Es gibt nur noch Großkonzerne. Was halt mal der Familienunternehmer mit der ihm korrespondierenden Hausfrau oder großbürgerlichen Gattin war, das sind jetzt einfach nur noch Angestellte männlichen und weiblichen Geschlechts. Und über diese Angestellten heißt es dann eben, oder über Frauen als Angestellte, heißt es bei Adorno in dem Minima Moralia. Als Angestellte sind die Frauen so selbstständig wie die unselbstständigen Männer. In der Zulassung der Frauen zu allen möglichen überwachten Tätigkeiten verbirgt sich die Fortdauer ihrer Entmenschlichung. Sie bleiben im Großbetrieb, was sie in der Familie waren, Objekte. Frauen sind im Spätkapitalismus also wie Männer zu Objekten des Produktionsprozesses geworden. Und das verlangt ihnen natürlich, also diese Selbstzurechnung als Arbeitskräfte in einem entfremdeten Arbeitsbetrieb, verlangt Frauen eine ähnliche Gewalt gegen sich selbst ab wie dem He-Man, eben Unterdrückung von Triebregungen, Selbstdisziplinierung. Es gibt also eine Annäherung von Frauen an dieses männliche Subjekt. Dabei behauptet die kritische Theorie aber nicht, dass Frauen dem männlichen Charakter dadurch vollkommen gleich geworden wären. Vielmehr reflektiert sie sehr wohl, dass sich gleichzeitig Asymmetrien fortschreiben. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung eben, dass die Frau nichtsdestotrotz als Repräsentantin der Natur in der bürgerlichen Gesellschaft fungiert, wodurch sie zum Rätselbild von Unwiderstehlichkeit und Ohnmacht wird. Das heißt, die Assoziation von Frauen mit Natur, von Frauen, Weiblichkeit mit Natur, wie sie schon bei den Sirenen eben angeklungen ist, die ist auch im Spätkapitalismus nicht absolut gebrochen. Und ich denke auch daran, das macht die kritische Theorie jetzt nicht so explizit, aber auch daran irgendwie, welche beruflichen Tätigkeiten Frauen denn als Angestellten erstmal aufentstanden, nämlich eben die des Tippfräuleins, wie es bei Horkheimer an manchen Stellen heißt, wie es ja auf dem Bild zu erkennen ist. Also vorwiegend helfend zuarbeitende Tätigkeiten, eben auch das zeigt, dass es zwar eine gewisse Annäherung irgendwie von Frauen gibt, dass Frauen sich jetzt auch irgendwie diese Selbstdisziplinierung, dieses Selbstverhältnis entwickeln müssen, dass das aber nicht automatisch bedeutet, dass irgendwie deswegen Hierarchien im Geschlechterverhältnis verschwunden wären. So viel zum Typus der berufstätigen Frau. Als Hausfrau und Konsumentin ist die Frau wiederum der Produktionssphäre nur entronnen, um von der Sphäre der Konsumtion umso vollkommener aufgesaugt zu werden, gebannt in der Unmittelbarkeit der Warenwelt, so wie die Männer fixiert sind an die Unmittelbarkeit des Profits. Das Unrecht, das die männliche Gesellschaft den Frauen angetan hat, wird ihr von diesen zurückgespiegelt, sie gleichen den Waren sich an. Wenn jetzt gerade eben noch davon die Rede war, dass die Assoziation oder dass Weiblichkeit auch im Spätkapitalismus nach wie vor mit Natur assoziiert wird, dann scheint dieses Zitat ja erstmal irgendwie in eine ganz andere Richtung zu stoßen. Weil die Angleichung an Waren, also ist ja geradezu der extreme Gegenpol zur Natur. Und ich denke, man kann diese beiden Stellen zusammenbringen, wenn man sie so versteht, dass es eben Adorno darum geht, diese angeblich größere Naturnähe von Frauen oder des Weiblichen als einen falschen Schein zu entlarven. Dass Frauen eben historisch nicht in gleichem Maße in den Produktionsprozess eingebunden waren. Und da müsste man natürlich präzisieren, also bürgerliche Frauen, weil proletarische Frauen waren gerade in der Frühindustrialisierung ja als billigste Arbeitskräfte sehr wohl willkommen. Dass Frauen historisch nicht in gleichem Maße in den Produktionsprozess eingebunden waren, bedeutet für Adorno also nicht, dass sie in irgendeinem Sinne außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stünden. Aber er vermutet eben, dass sie auf eine andere Weise in die bürgerliche Gesellschaft eingebunden sein könnten, tendenziell. Und eine auch in diese Richtung gehende Überlegung formuliert Adorno eben auch an einer anderen Stelle, nämlich in einem Brief an Erich Fromm aus dem Jahr 1937. Dort vermutet Adorno, dass heute die Frau in gewissem Maße mehr vom wahren Charakter beherrscht wird als der Mann und dass sie als Agentur der Ware in der Gesellschaft fungiert. Im engsten Zusammenhang damit scheint mir zu stehen, dass die Frauen und ihr spezifisches Konsumentenbewusstsein sehr viel mehr als Kitt zu betrachten sind, als zum Beispiel die Familienautorität mit ihrer asketischen Sexualmoral, die heute längst brüchig ist, ohne dass dadurch etwas Entscheidendes am bürgerlichen Charakter geändert wäre. Er vermutet weiter, dass die Frau gerade durch ihren Ausschluss aus der Produktion besondere Züge des Bürgers, wenn auch andere, als der Mann entwickelt hat. Aus einer gewissen erzwungenen Distanz von Frauen zur Produktionssphäre kann sich für Adorno also noch keine Hoffnung gründen, dass die Welt an einem weiblichen, produktionsfernen Wesen genesen möge. Also das war eine Hoffnung, die manchmal so von feministischer Seite, so aus einer spiritualistischen, ökofeministischen Perspektive manchmal so formuliert wurde. Diese Hoffnung ist für Adorno eine Illusion. Für ihn erscheinen auch die weniger über Produktion, denn vielmehr über Konsum vergesellschafteten, als eben dies vergesellschaftet. Auch sie stehen eben keineswegs transzendent zur Gesellschaft, sondern sie entwickeln bürgerliche Züge, wenn auch eben vielleicht andere als der Mann. Ich denke, was interessant ist, ist aber, dass es so scheint, dass für die Konstitution des männlichen Charakters ja Triebverzicht zentral war. Und für diesen spätkapitalistischen weiblichen Charakter scheint Adorno dagegen dem wahren Konsum eine zentrale Rolle zuzuschreiben. Im spezifischen Konsumentenbewusstsein der Frau vermutet Adorno den entscheidenden Kitt, der die bürgerliche Gesellschaft ihren Widersprüchen zum Trotz zusammenhält. Und wenn die spätkapitalistische Frau sich tendenziell den Wahn angleicht, dann ist sie aber eben auch keine Sirene mehr, von der eine diffuse, bedrohliche Verlockung ausgeht. Zwar gehören Vorstellungen von dem ewig lockenden, ins Verderben führenden Weiblichen keineswegs der Vergangenheit an, tatsächlich aber, darauf weist Adorno hierhin, gefährdet die Zulassung eines gewissen Maßes an Erotik, Sexualität und Lust die spätkapitalistische Gesellschaft nicht im geringsten. Ganz im Gegenteil meint Adorno eben mit Blick auf Sexualität, Sexualmoral entscheidende Änderungen beobachten zu können. So heißt es in dem Aufsatz Sexualtabus und Recht heute. Die rationale Gesellschaft, die auf Beherrschung der inneren und äußeren Natur beruht und das diffuse, der Arbeitsmoral und dem herrschaftlichen Prinzip selber abträgliche Lustprinzip bändigt, bedarf nicht länger des patriarchalischen Gebots von Enthaltsamkeit, Jungfräulichkeit und Keuschheit, sondern der an- und abgestellte, gesteuerte und in ungezählten Formen von der materiellen und kulturellen Industrie ausgebeutete Sexus wird im Einklang mit seiner Manipulation von der Gesellschaft geschluckt, institutionalisiert, verwaltet. Als Gezügelter ist er geduldet. Das heißt, Freiheit, sexuelle Freiheit, ist für Adorno zu einem Moment der verwalteten Welt und ihrer Kulturindustrie geworden. Eingebaut in diese Welt nun entbehrt sie dem, was Freiheit eigentlich bedeuten würde, und was Adorno in demselben Aufsatz als das eigentlich sexuelle Aroma bezeichnet, nämlich eben diese Gefahr des Selbstverlustes an eine andere oder einen anderen. Auch die Tendenzen einer sexuellen Liberalisierung in der spätkapitalistischen Gesellschaft stellen sich also für Adorno als einen bloßen Schein dar. Sie verweisen nicht auf eine Zunahme an tatsächlicher Freiheit und Erfüllung, sondern sie sind veränderten gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen geschuldet. Während eben der protestantische Geist, den Max Weber ja analysiert hat, während der protestantische Geist der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft Sexualität und Erotik mit einem Tabu belegen musste, so werden eben beide in der entfalteten Warenproduktion der spätkapitalistischen Gesellschaft in den Dienst genommen. Der Konsum bestimmter Waren dient dem Sexappeal und umgekehrt lässt der Sex eben bestimmte Waren auch erst als begehrenswert erscheinen. Die Angleichung an die Waren, die Adorno zu beobachten meint, ist jedoch nicht beschränkt auf Frauen und auch nicht auf eine Sexualisierung von Waren im Dienste ihrer Absatzsteigerung. Vielmehr, so Adorno, zeigt sich eben an den Frauen der herrschenden Klasse, da diese ihm zufolge von jeher die Funktion besessen haben, den Status ihres Meisters, wie er das nennt, zu bekräftigen. An den Frauen der herrschenden Klasse zeigt sich eben nur diese generelle Tendenz einer Angleichung der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwaren, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt. An den Frauen zeigt sich eben das besonders deutlich. Die Tendenz, sich selber zum Ding zu machen, sich der eigenen, eigentlich schon veräußerlichten Eigenschaften je nach Situation zu bedienen, ist der kritischen Theorie zufolge jedoch eine übergreifendere und eben nicht nur auf die Frauen beschränkt. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung: Die Art, in der ein junges Mädchen das obligatorische Date annimmt und absolviert, der Tonfall am Telefon und in der vertrautesten Situation, die Wahl der Worte im Gespräch, bezeugt den Versuch, sich selbst zum erfolgsadäquaten Apparat zu machen, der bis in die Triebregungen hinein dem von der Kulturindustrie präsentierten Modell entspricht. Die intimsten Reaktionen der Menschen sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdinglicht, dass die Idee des ihnen Eigentümlichen nur in äußerster Abstraktion noch fortbesteht. Personality bedeutet ihnen kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und Emotionen. Das also, was als individuelle Eigenschaften und Reaktionsweisen erscheint und was ja auch aus unserer eigenen Sicht das ist, was unsere ganz persönliche Individualität ausmacht, das erweist sich eben aus Sicht der kritischen Theorie im Spätkapitalismus zunehmend als ja den Menschen im Grunde äußerlich bleibenden Konventionen und Reaktionsformen, denen sie sich je nach den Erfordernissen der jeweiligen Situation bedienen. Und ich denke, darauf werde ich auch gleich noch eingehen, dass diese Überlegung, also so den Menschen eigentlich veräußerlichte Eigenschaften, dass das auch ganz hilfreich ist, oder ein interessanter Gedanke, den mal auf Männlichkeit und Weiblichkeit irgendwie heute und unseren Umgang damit weiterzudenken. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim letzten Teil meines Vortrags angelangt, oder weiß nicht, ob es schon ist. Jedenfalls bin ich beim letzten Teil angelangt und ich möchte einsteigen mit zwei Thesen, die ich erstmal knapp vorstellen werde und dann werde ich die noch ein bisschen ausführen. Ich denke 10 Minuten oder so und dann können wir alle in die Raucherluft-Trinkpause gehen. These Nummer 1. Der Subjektbegriff der kritischen Theorie reflektiert einen Prozess der Depersonalisierung und Verinnerlichung von Herrschaft und bietet so hilfreiche Werkzeuge für ein Dilemma feministischer Theorie, nämlich das, was ich als ein problematisch werdendes Patriarchatsbegriffs bezeichnen würde. Indem die kritische Theorie den konstitutiven Zusammenhang von modernem Subjekt und bürgerlicher Männlichkeit erhält, erlaubt sie, die Grenzen einer Emanzipation als Subjekte zu erkennen. Die zweite These, der Subjektbegriff der kritischen Theorie ist ein historisch-materialistischer. Als solche nimmt er eben Veränderungen von Subjektivität in ihrem Zusammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in den Blick. Und für den Spätkapitalismus diagnostiziert die kritische Theorie was sich eine Demokratisierung des Subjekts über Klassen- und Geschlechtergrenzen hinweg nennen würde. Das habe ich ja auch versucht darzustellen. Heute, denke ich, lässt sich beobachten, dass Männlichkeit und Weiblichkeit in zunehmendem Maße zu beliebig abrufbaren Eigenschaften werden. Man könnte also sagen, die Geschlechterverhältnisse werden queer in einem schlechten Sinne. Zur ersten These. Was die kritische Theorie meines Erachtens für feministische Analysen heute so produktiv macht, ist, dass sie eben einen Prozess der Depersonalisierung von Herrschaft reflektiert, eben als Herrschaft nimmt immer weniger die Form irgendwie von dem, naja, da steht mir irgendwie jemand gegenüber und sagt irgendwie, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist nicht mehr die Form mit Herrschaft, mit der wir es vorrangig zu tun haben, sondern Herrschaft wird eben ins Subjekt hereingenommen. Formen personalisierter, unmittelbarer Herrschaft schwinden eben in dem Maße, wie Herrschaft in Gestalt der Selbstbeherrschung im Subjekt wieder auftaucht. Und ich glaube, dass damit die kritische Theorie eben auch ein ganz hilfreiches Werkzeug für ein Dilemma feministischer Analysen liefert. So hat eben ja gerade in den 1970er, 1980er Jahren der Patriarchatsbegriff eine ganz zentrale Bedeutung für die kritische Theorie gespielt. Und die Leistung des Patriarchatsbegriffs war ja, dass es ein Begriff war, der eben ermöglicht hat, diese vielfältigen Formen von Gewalt, von Unterdrückung, von Unrecht, von Ausbeutung, die Frauen erfahren haben, dass der Patriarchatsbegriff es ermöglicht hat, diese vielfältigen Formen eben nicht als Einzelschicksale und Einzelfänomene zu begreifen, sondern als Ausdruck von dem gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnis und da eben einen Zusammenhang zwischen denen herstellen zu können. Gleichzeitig sahen sich die feministischen Analysen aber eben schon bald mit dem Problem konfrontiert, dass die Rede von dem Patriarchat im engeren Sinne, also im Sinne einer direkten personalisierten Herrschaft, sei es des ältesten Mannes oder der Männer über die Frauen, dass dieser Patriarchatsbegriff ja eigentlich auch schon auf die Geschlechterverhältnisse in den 70er Jahren so nicht zugetroffen hat. Also auch da war ja gesellschaftliche Herrschaft schon zu einem ganz großen Teil nicht mehr in personaler Form organisiert. Dann ist aber eben die Frage, wenn der Patriarchatsbegriff ungeeignet ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse und auch die Geschlechterverhältnisse zu fassen, wie lässt sich feministische Kritik ohne einen vergleichbaren analytischen Begriff, der eben diese Einzelphänomene, Einzelschicksale zusammenführt, wie lässt sich dann feministische Kritik eben betreiben? Liegt dann nicht zwangsläufig, wenn wir diesen Begriff nicht mehr haben, der Schluss nahe, dass wir entweder, wie eine Christina Schröder das meint, immer schon alle emanzipiert sind, oder eben, wenn wir nicht schon emanzipiert sind, dass das dann eben unsere eigene Schuld ist? Und ich denke, indem die kritische Theorie den Zusammenhang von modernem Subjekt und Männlichkeit erhält, gibt sie eben Werkzeuge an der Hand, die aus diesem Dilemma feministischer Theorie herausführen können. Denn in der Dialektik der Aufklärung finden sich eben Hinweise, die es erlauben, das spezifische Selbst- und Weltverhältnis des modernen Subjekts als ein zentrales Moment in der Konstitution von herrschender bürgerlicher Männlichkeit zu verstehen. Oder anders ausgedrückt, das moderne Subjekt in seinem idealen Durchschnitt ist eben strukturell männlich. Subjekt sein und im Verhältnis zu sich selbst und zur Welt ein Mann sein, das ist eben dasselbe. Und das bedeutet eben auch, dass das andere, seien das jetzt die Natur, Frauen, andere Völker, Ethnien, die Nichtbürger, das Proletariat, der Pöbel, wie auch immer, dass das andere eben weder volle Subjekte noch echte Männer sein können, weil eben Subjekt und Männlichkeit so stark verschränkt sind. Der Subjektbegriff der kritischen Theorie ist aber eben kein ahistorischer, für alle Zeiten unveränderlicher, sondern historisch-materialistischer. Insofern geht die kritische Theorie eben davon aus, dass sich mit den Entwicklungen der bürgerlichen Gesellschaft auch das Subjekt verändert. Und so verzeichnet die kritische Theorie eben für den Spätkapitalismus das, was ich eine Demokratisierung des Subjekts über Klassen- und Geschlechtergrenzen hinweg bezeichnen würde. Im Spätkapitalismus können sich eben auch nicht besitzende Männer und Frauen zumindest bis zu einem gewissen Grad dieses für das moderne Subjekt charakteristische Selbst- und Weltverhältnis aneignen. Der männliche und weibliche Charakter, von dem anhand der Beispiele Odysseus und Kirke bzw. Penelope die Rede war, nähern sich im Spätkapitalismus eben einander an. Und wobei die kritische Theorie vor allem die eine Seite dieser Annäherungsbewegung beobachtet, nämlich eben eine Annäherung des weiblichen Charakters an den männlichen Charakter. Das bedeutet aber eben keine Auflösung von Asymmetrien im Geschlechterverhältnis und schon gar keine Emanzipation, die zu Recht als solche bezeichnet werden könnte. Das macht die kritische Theorie auch sehr deutlich. So spricht Adorno eben in den Minima Moralia von einer verbogenen Emanzipation und einer Ausdehnung des Prinzips der männlichen Gesellschaft auf ihre Opfer. Und man könnte ergänzen, dass es sich diese männliche Gesellschaft auch immer noch vorbehält, Frauen bei geeigneter Gelegenheit dann doch wieder auf traditionelle Bestimmungen des Weiblichen zu verweisen. Das war eben diese eine Seite der Angleichung, nämlich der weibliche Charakter gleicht sich aus Sicht der kritischen Theorie dem männlichen an. Ich denke aber, mit Blick auf gegenwärtige Entwicklungen lässt sich auch eine Angleichung in die andere Richtung feststellen. Das heißt, eine Annäherung des männlichen Charakters an den weiblichen. Das spezifische Konsumentenbewusstsein und das völlig irrationale Verhältnis zu Waren, das Adorno vor allem bei Frauen meinte, beobachten zu können, liegen nämlich, denke ich, heute beide Geschlechter an den Tag. Ebenso ist eben das sich selbst wie anderen zur Ware und zum Pauschobjekt werden nicht mehr ein zweifelhaftes Vorrecht der Frauen, wie der Blick in einschlägige Männerzeitschriften belegt. Dort finden sich eben neben den nahezu unvermeidbaren leicht bis nicht bekleideten Frauen heute auch Kochrezepte für körperbewusste Ernährung, Workout-Tipps für die richtige Figur und eben auch Mode- und Styling-Tipps für den Mann von heute. Und ich denke, auch vom Arbeitsmarkt geht ein gewisser Feminisierungsdruck aus. Und ich denke da an diese Diskussion über eine sogenannte Feminisierung der Arbeit. Worauf diese Diskussionen hinweisen oder was die meinen, ist ja, dass gegenwärtige Arbeitsverhältnisse eben Züge tragen, die in der Vergangenheit als typisch galten für sogenannte Frauenberufe, nämlich Flexibilität, Kommunikations- und Anpassungsfähigkeit. Und das sind heute, denke ich, in zunehmendem Maße Anforderungen, die der und die ideale Arbeitnehmerin einfach mitbringen muss. Und eben aber zugleich auch Eigenschaften, die traditionell, einem traditionellen Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit folgend eigentlich Frauen zugeschrieben wurden und auch, denke ich, heute tendenziell noch in der Entwicklung von Mädchen stärker gefordert und gefördert werden. Dem He-Man, den Adorno beschrieben hat, gehen aber diese Eigenschaften wie Flexibilität, Belastbarkeit und all die zwischenmenschlichen Soft Skills, die Arbeitsverhältnisse heute erfordern, zumindest in einer bestimmten Schicht. Man sollte vielleicht auch sagen, ja, das ist irgendwie schon ein Mittelschichtsphänomen. Dem He-Man gehen eben solche Eigenschaften ab. Und ich denke, insofern könnte man vielleicht in so gleichstellungspolitischen Maßnahmen wie dem Elterngeld auch einen geheimen Sinn, oder das hat natürlich nicht eine Christina Schröder dabei unmittelbar im Kopf gehabt, das will ich damit nicht behaupten, aber man könnte irgendwie solche Maßnahmen, die ja auch bis zum gewissen beschränkten Grad, aber immerhin eine Umverteilung von Sorgearbeiten anstreben, dass man die in einer gewissen Weise auch als eine Männerförderung betrachten kann, indem eben dadurch, dass Männer finanzielle Anregungen geben wird, sich auch um ihre Kinder zu kümmern, eben auch sich eigentlich um die Empathie- und Belastbarkeitsdefizite des He-Man gekümmert wird. Und der He-Man eben jetzt als Arbeitskraft für feminisierte Arbeitsverhältnisse qualifiziert werden soll. So gesehen hätten wir es eben mit zunehmend queeren Verhältnissen, aber wie gesagt, queer in einem schlechten Sinne hier jetzt. Das ist nicht das Queer, irgendwie, von dem die Queer Theory spricht. So gesehen hätten wir es eben mit zunehmend queeren Verhältnissen zu tun. Frauen haben sich die männliche Struktur des Subjekts zu eigen gemacht, verfügen aber gleichzeitig noch über traditionell als weiblich angesehene Eigenschaften und bringen damit genau das mit, was gegenwärtige Arbeitsverhältnisse fordern. Der He-Man wiederum findet sich in feminisierten Arbeitsverhältnissen wieder, wobei Feminisierung dabei eben dann doch wieder ganz traditionell vor allem Prekarisierung und Deklassierung bedeutet. Eher untraditionell hingegen sollen Männer heute eben Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit mitbringen. Wenn man sich nun fragt, ob wir es bei diesen Entwicklungen mit einer Auflösung der Polarisierung von männlich und weiblich zu tun haben, was, denke ich, erst eine tatsächliche Emanzipation vom Geschlechterverhältnis bedeuten würde oder eben nicht, dann kann man da auch wieder an die kritische Theorie anknüpfen. So spricht Adorno in dem Aphorismus Novissimum Organum in den Minima Moralia eben davon, dass die Menschen sich selbst immer mehr zum Ding machen. Das heißt da, dass ich nehme den ganzen Menschen bewusst in den Dienst, wodurch Eigenschaften von der echten Freundlichkeit bis zum hysterischen Wutanfall bedienbar würden, bis sie schließlich ganz in ihrem situationsgerechten Einsatz aufgehen. Und ähnlich erscheinen mir eben heute traditionell als männlich bzw. weiblich angesehene Fähigkeiten und Eigenschaften etwas zu sein, deren situationsadäquate Mobilisierung in zunehmendem Maße jeder und jedem Einzelnen abverlangt wird. Die Emanzipation als bürgerliche Subjekte reicht eben nur so weit. Frauen können heute auch männliches Subjekt sein und dieses männliche Subjekt soll bei passender Gelegenheit weibliche Eigenschaften an den Tag legen. Emanzipation im emphatischen Sinne, die eben auch Emanzipation von Männlichkeit und von Weiblichkeit wäre, statt deren bloße Flexibilisierung. Emanzipation in so einem emphatischen Sinne bleibt, denke ich, weiterhin auf eine Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft verwiesen. Und das würde ich als eine Leistung der kritischen Theorie eben sehen. Also, dass sie diesen engen Zusammenhang von bürgerlichen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit mit dem bürgerlichen Subjekt herausgearbeitet hat und dadurch eben auch deutlich wird, was Emanzipation tatsächlich sein müsste und dass die eben auch eine Emanzipation vom Geschlechterverhältnis nur im selben Zuge mit der Emanzipation von der bürgerlichen Gesellschaft zu haben sein wird. So. Und damit erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und angenehme Zeit.